In der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News zufolge fand am 15. Juni im Rimjin-Haus in Pazu vom Bezirk Gyeonggi ein nationaler Vereinigungskongress zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni statt. Der vom südlichen Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni veranstaltet wurde. Daran nahmen die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas, darunter Mitglieder der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen, Unternehmer und Parlamentarier der Oppositionsparteien teil. Auf dem Kongress gab es Reden. Im Anschluss daran wurde ein Appell des gemeinsamen Nationalen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni dazu verlesen, sich unter dem Banner der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung fest zusammenzuschließen und eine zweite Ära der Wiedervereinigung vom 15. Juni einzuleiten. Nach dem Kongress marschierten die Teilnehmer bis zur großen Brücke der Wiedervereinigung.